Ihr Lieben, ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio. Unser Thema heute Nacht heißt Besessenheit. Von was seid ihr besessen? Vielleicht von einem Menschen, vielleicht von einer Idee, vielleicht von eurer Arbeit oder besessen von einem Hobby. Vielleicht seid ihr sexbesessen und ihr seid ganz einfach überhaupt besessen. Also wenn ihr mit mir darüber sprechen wollt, die übliche Telefonnummer 0180-5678-111. Ulf, 29 Jahre alt. Ja, richtig. Ich bin Hi. Jung, grüß dich. Du bist besessen. Ich bin besessen. Aber erstmal ganz gerne Kritik zu deinem Buch. Ist nirgendwo zu kriegen. Und sag mir doch bitte mal, wo ich dein Buch kriegen kann. Das ist im eigenen Interesse, schätze ich. Also man kann es ganz normal bestellen in jeder Buchhandlung. Und dann dauert es ein bisschen im Moment. Also überall vergriffen zur Zeit. Muss wohl eine Bombe sein. Ja, ist auch eine Bombe. Aber davon bin ich noch nicht besessen. Wie gesagt, das kenne ich noch nicht. Gut. Ulf, Besessenheit. Genau, ich bin also besessen von Gangbang. Für einen Gangbang. Wird dir nicht viel sagen, oder? Nein, eigentlich nicht. Eher weniger. Jetzt eine kurze Umschreibung von der ganzen Sache. Gangbang. Gangbang ist eine Sache, da liefert sich zum Beispiel eine Frau aus, mit mehreren Männern nach Rekorden zu schlafen oder mit mehreren Männern Geschlechtsverkehr zu haben, hintereinander in möglichst schnellen Abständen. Das macht eine Frau. Das macht eine Frau. Machen mehrere Frauen. Da haben Frauen offensichtlich wohl Interesse dran. Und das nennt man Gangbang. Ja, da gibt es regelrechte Veranstaltungen nach oder Wie bitte? Bin ich jetzt zu naiv, dass ich das nicht weiß, dass es das gibt? Ja, ich hätte getippt, also gerade du bist es davor. Ich müsste es eigentlich wissen, ja, hier als der Sexfachmann. Ja, du bist ja am Telefon jede Nacht gefordert. Und ich dachte, aber auf jeden Fall hat man mir das hier noch nie erzählt und privat hat mir das auch noch keiner erzählt. Ja, du läufst unter dem Oberbegriff Gangbang. Und ist eine Sache, die eigentlich schon recht weit verbreitet ist, wie ich jetzt erfahren habe. Und da muss ich jetzt einfach so vorstellen, gibt es einmal im privaten Sektor, wo also private Frauen annoncieren und jede Menge Männer suchen, die sie also praktisch nach allen Regeln der Kunst ruckzuck befriedigen und dann den nächsten haben wollen. Also diese Frauen stellen quasi einen Sexrekord auf. Ja, im privaten, persönlichen. Im privaten Bereich. Ja. Nach dem Motto, also ich habe heute Nacht 30 Männer geschafft. Genau, oder auch mehr. Wir sind doch teilweise schon 100 so und so viel gebracht worden, wie ich erfahren habe, aber da habe ich nicht dran teilgenommen. Wie gesagt, ist eine Erfahrung. Aber du hast an solchen Sessions schon teilgenommen? Ja, ich bin also krampfhaft auf der Suche, wo ständig solche Veranstaltungen sind und immer auch daran teil, wenn ich es mir ermöglichen kann. An wie viele Veranstaltungen dieser Art hast du denn schon teilgenommen? An 7 Stück. An 7 Stück? Mhm. Wie geht das denn so ab? Also erstmal, was waren das für Frauen? Waren das Privatfrauen? Also keine professionellen Prostituierten, Huren? Das war schon mal in irgendwelchen so Privatclubs, in solchen Swingerclubs. Da habe ich also praktisch angefangen, das erste Mal sowas kennengelernt. Ist ein Kumpel mit mir gewesen, der sagte, komm, nichts los, langweilig, komm, lass uns mal gehen. Ich habe gehört, das und das ist da angeboten und Abend, ich kann nichts mit anfangen. Lass uns doch mal just for fun nachgucken. Ja, und dann bin ich da hingefahren und sage und schreibe, das, was ich eben erzählt habe, hat da stattgefunden. Da lag also eine Frau auf einer Art Pritsche und 27 junge Männer standen in einer Reihe. Nein, oder, das ist nicht wahr. Ja. Ehrlich, die standen auch noch in der Reihe? Ja, sagen wir mal, die nächsten 5 bis 8 Leute, die ja so kurzfristig dann dran waren, die standen also schon mal da an der Pritsche bereit. Und du hast dich dann auch eingereiht? Ja, ich habe mir ganz erstmal angeguckt und dann muss man so ein bisschen Mut haben, ein bisschen Mut fassen. Das heißt also, man kann währenddessen auch zugucken, bis man drankommt? Ja, sicher, klar. Wie lange dauert denn so ein Vorgang? Ja, wie lange dauert die eigentliche Nummer, ne? Wenn es schnell gehen muss. Ich sag mal, von 2 Minuten, von 1 Minute bis 5, 6 Minuten. Entscheidet die Frau, wie lange es dauert, oder ist entscheidend, bis der Mann kommt? Der Mann kommt, ja. Ganz, ist natürlich mit safer, ne? Ist selbstverständlich. Ja, Und sobald der Mann gekommen ist, tritt er zur Seite, ist ein kleines Eimerchen, packt er sein Kondom rein, schmeißt das Kondom rein, nimmt ein Handtuch. Wie ab und dann ist der nächste dran. Der wievielte warst du denn da beim ersten Mal? Ja, ich war einmal der 17. Das ja, und ich war immer so irgendwo in der goldenen Mitte. Ich war nur der Erste, noch nie der Letzte. Nie der Erste, nie der Letzte. Diese Frauen machen das, ich frage das jetzt nochmal, um es wirklich klarzustellen, vollkommen freiwillig, ne? Ja, selbstverständlich. Ganz auf freiwillige Schiene und ist ja praktisch im Interesse, einen eigenen Rekord aufzustellen oder einen persönlichen Rekord aufzustellen. Hast du jemals mit so einer Frau dann mal hinterher gesprochen? Nein, ich hätte die Gelegenheit nie dazu gefunden. Ich hätte sie gerne mal gehabt, die Gelegenheit. Aber ich hätte selbst interessiert, wie die Frauen dazu stehen und wie sie so darüber denken. Hast du den Frauen dabei ins Gesicht geschaut? Ja, doch, sicher, klar. Und wie hast du das dann empfunden? Ja, das Ganze ein bisschen auch mit Hemmung teilweise verbunden war. Ich habe noch nie so in der Art Sex in der Öffentlichkeit gehabt und wurde dabei eventuell noch von anderen Männern in der Vielzahl beobachtet. Und es sind ja auch einige Lacher dabei, wenn zum Beispiel dann der Akteur dann Nummer 18 dran ist und der steht dann da und auf einmal geht ihm die Pfeife flöten. Ne? So, dann kann er zur Seite treten, ist der Nächste dran. Ne? Das ist dann sehr peinlich, ne? Ja, ist das nicht überhaupt eine beklemmende Situation? Ja, ne? Reden die Männer untereinander oder stehen die einfach ganz brav? Ja, da wird gekichert, gegeiert und gelacht. Mhm. Und stehen die schon nackt da? Oder? Ja, selbstverständlich, klar. Alle stehen nackt da. Mhm. Mhm. Die Frage war gerade nochmal, was für einen Eindruck machen die Frauen vom Gesicht her? Macht ihnen das richtig Spaß oder liegen die da nur und haben irgendwie eine Klatsche und wollen einen Rekord aufstellen? Vom Typ her sage ich mal eher billig, unterste Schublade. So. Ich habe selten eine Frau gesehen, die mich also privat irgendwie noch sagen mal angesprochen hätte von Äußeren oder von der Art her oder sowas. Also war so nie das dabei, was ich mal so mir im privaten Sektor erträumt hätte, mit der ich mal so eine ruhige Stunde verbracht hätte. Das heißt Gangbang, sagst du, ne? Gangbang, so stimmt. Jetzt muss ich rufe jetzt ganz offiziell dazu auf, ich muss irgendwann bitte mit einer solchen Frau sprechen. Also Frauen, die ihr jetzt zuschaut oder zuhört, die Gangbang veranstalten, mitmachen, bitte meldet euch bei mir. Ich möchte mit euch sprechen, ich möchte herauskriegen, was da in euch abgeht. Jetzt frage ich dich natürlich, Ulf, was für eine Freude bereitet dir das denn, da die Nummer 17, 18, 20 zu sein, zack, zack, zack und wieder raus. Das ist doch toll für dich dran. Ja, würde mich nicht reizen. Ich kann jetzt ja keine Antwort darauf geben, weil ich selber gar keine Antwort weiß. Ich weiß nur, das ganze Ding reizt mich also so vom Kopf her irgendwo. Ist eine interessante Sache dabei, einmal nicht zu versagen, einmal dabei gewesen zu sein und das Ganze so mitzuerleben, weil es ist für mich eine Sache gewesen von Anfang an, mit der ich mich nie identifizieren konnte. Ich konnte da auch nie mit klarkommen, dass ich mir gesagt habe, wie kann eine Frau daran Spaß haben, weil es ist einfach eine Abfertigung. Es ist eine Abfertigung wie am Fließband. Meinst du denn, dass die Frauen dabei Spaß richtig haben? Ja, so wie man das so sieht, wie die Frauen sich dabei geben, wahrscheinlich wohl ja. Ja, sonst würden sie es ja nicht machen. Denn, also es ist ja ein Gerücht. Ich habe nie unter Zwang gewesen, aber ich gemerkt habe, da hängt auch nur ein bisschen Funke von Zwang hin. Ist dir denn da, empfindest du denn wirklich Lust auf sexuelle Geilheit dabei? Ja. Das schon. Ja. Und du hast dich mittlerweile daran gewöhnt, dass da andere zugucken? Oder das ist gerade auch der Thrill dabei wahrscheinlich, ne? Oder? Mittlerweile. Ja, einmal die körperliche Verfassung in dem Moment, wie man so drauf ist, ob man auch jetzt wirklich nicht versagt, ob man auch wirklich dann seinen Mann steht, ob man zum Höhepunkt kommt. Und dann zu gucken, wann der nächste versagt und dann eventuell ein bisschen negativ zu applaudieren oder so, ne? Wenn du fertig bist, muss man dann gehen oder darf man weiter zu gucken? Ja, du kannst weiter treten, da stehen bleiben in der Nähe und da bilden sich dann so kleine Kreise drum und die werden dann immer größer und man amüsiert sich dann so ein bisschen. Ne? Verachtest du solche Frauen? Im Regelfall ja, in der Schlamm. Mhm. Aber wie kurios, ne? Du verachtest sie, aber du nutzt sie auch. Ja, benutzt sie, ja. Sie, also da ist das Wort benutzen wirklich angebracht. Ja, ne? Richtig, kann man auch so ausdrücken, richtig. Aber es ist nicht zu kritisieren, weil diese Frauen das wirklich völlig freiwillig machen. Ne? Ja, vollkommen. Also nach meiner Auffassung, die ich jetzt erlebt habe, kann ich nie sagen, da war irgendwo noch ein bisschen Zwang hinter. Da war letztens sogar der Mann einer Frau dabei und hat sich die ganze Sache angeguckt. Da war so ein Pärchen in einem Club und hier im Ruhrgebiet. Und er stand da so neben und hat sich die ganze Sache belustigend angeguckt. Machst du das, nimmst du jede Gelegenheit wahr? Sofern ich kann, sofern ich vom Job her kann und weiß, dass in der Nähe irgendwas ist, oder ich fahre schon im Ruhrgebiet ein bisschen rum, wenn ich weiß, Veranstaltung findet irgendwo in Kürze statt. Also ihr seid ja ganz schlimme da im Ruhrgebiet. Ja, du bist auch im Ruhrgebiet. Nein, ich bin hier in Köln. Hey. Zähl mich dazu, Rhein-Main. Ja, klar. Das heißt, das ist dann schon sehr passend zu unserem Thema. Du würdest das selbst als Besessenheit, zu einer Sucht, zu einer Gier fast schon zählen. Ja, weil ich permanent auf der Suche bin nach solchen Veranstaltungen, nach solchen... Hast du eine Freundin? Ich habe eine Freundin, ja. Du hast eine Freundin auch noch? Ja. Weiß die das? Nein, um Gottes Willen. Dann wollen wir nicht hoffen, dass sie zuhört heute Nacht. Nein, so nach der Arbeit. Ach so, ja, auf der Arbeit hören uns viele Leute zu. Ja, im Krankenhaus gibt es keinen Fernseher. Oh ja, aber wie, gerade die Leute im Krankenhaus gucken uns. Das ist natürlich dann besonders krass, ne? Ja, aber nee, ich weiß auch definitiv, dass da kein Fernseher ist. Nee, das meine ich jetzt nicht. Du gehst irgendwie natürlich auch fremd wieder, ne? Ja, da ist ja überhaupt kein Funke von Liebe dabei oder irgendwas. Da ist einfach nur just for fun und das Ganze, wie gesagt, ist safer. Und klar, aber sie würde dir was anderes erzählen, wenn sie es wüsste, ne? Ja, ist doch klar. Aber irgendwie ist der Reiz, den ich noch nie im Leben so gespürt habe, wie diese Sache und... Ist einfach ein Erlebnis wert, kann man nicht drüber reden, muss man erlebt haben. Ich habe dich gerade gefragt, ob du jede Gelegenheit wahrnimmst. Du hast gesagt, ja, wenn es irgendwie geht. Heißt das, dass du auch jede Frau nimmst, die da liegt, die das mitmacht? Ja, man weiß ja vorher nicht, welche Frau dann da liegt. Wenn man einen Termin meinetwegen hat, jetzt kommenden Samstag ist da eine Veranstaltung. Aber wenn du erst eine Nummer 10 bist, kannst du dir ja angucken. Ja, klar, ich habe noch nie einen Rückzieher gemacht. Noch nie. Also dir ist das fast egal, was für eine Frau das ist. Hauptsache, du machst diese Aktion mit. Ja, klar. Ehrlich? Ja. Das ist ja schon sehr, ein bisschen krank im Kopf, oder? Ja, weiß ich nicht. Ich denke mir auch nicht groß irgendwie was drüber nach und ob ich da irgendwie krank bin oder so. Ich sage einfach mal, so habe ich ein ganz normales Leben. Mein Sexualleben stimmt bis jetzt auch. Und, ja. Einfach eine Sache, wo ich mal daran teilgenommen habe, was man mal erlebt haben muss im Leben, um mitreden zu können. Und vielleicht habe ich im halben Jahr schon gar kein Interesse mehr daran. Mhm. Gangbang. Also Gangbang. Das, wir haben viel gelernt. Ja, ich zumindest und ich glaube viele von euch auch. Also ich möchte mit einer Frau reden, die Gangbang veranstaltet. Ja, würde ich gerne zuhören. Ja, also bitte, wenn es heute nicht klappt, versucht es endlos, pausenlos hier anzurufen. Ich will mit einer solchen Frau sprechen. Warum ihr das tut und was ihr dabei empfindet. Ja, was ich aber Erfolg. Was Ulf dabei empfunden hat, hat er uns erzählt. Ich danke für den Anruf. Der besessene Ulf war das. Ja, gut, tschüss. Ciao. Ciao. Mensch, es kommt immer wieder was Neues, ne? Was einen so aus den Socken haut. Gangbang. So, jetzt machen wir weiter mit Karin. Und Karin ist 45. Hallo? Ja, hallo. Karin, ja, schönen guten Morgen. Morgen, ja. Also das Thema ist, falls ihr gerade zugeschaltet haben solltet, heißt Besessenheit hier bei uns im Talkradio. Und ich frage euch, von was seid ihr besessen? Karin, dich frage ich das auch. Ja, ich bin besessen von meiner Angst. Ich habe totale Angst und da muss ich zurückgreifen. Also 34 Jahre zurück, da ist bei uns in der Stadt jemand von der Straßenbahn überfahren worden, den kannte ich nicht. Und von da an fing meine Angst an. Also ich hatte wahnsinnig Angst auf einmal, dass dieses auf meinen Vater oder meine Mutter zustoßen könnte. Vor 34 Jahren, da warst du elf. Und meine Mutter fragte mich damals, kennst du diesenjenigen? Ich sag nein und ich habe wahnsinnige Angst bekommen. Mhm. Und ein paar Monate später ist meine Mutter von der Straßenbahn überfahren worden. Ach. Vor meinen Augen, sie ist zerfleischt worden, ich habe das alles gesehen. Also genau das, was du befürchtet hast eigentlich. Ja, natürlich nicht so schlimm, also... Wie nicht so schlimm. In diesem Ausmaß konnte ich das nicht befürchten, was ich gesehen habe. Ach so, ja. Mhm. 20 Meter unter den Bremsen mitgeschleift worden. Und das hast du bezeugt, beobachtet, da warst du bei. Ich bin mit angefahren worden, eine Cousine von mir auch. Und ich bin aufgestanden und die Straßenbahnfahrerin kam nachher zu mir und sagt, wo ist deine Mutter? Und ich guckte dann nur zu den Schienen hin und sah Fleischstücke. Ja, und damit hat man mich damals alleine gelassen. Es gab damals, weiß ich nicht, Psychologen, es war gar nichts. Also ich habe dann in dieser Stadt weiter gelebt und ich musste die Straße überqueren, wo diese Straßenbahn war. Ich musste mit der Straßenbahn fahren und... Es gab überhaupt keine richtige psychologische Betreuung? Gar nichts. Gar nichts. Du warst, hast bei deinem Vater weitergelebt, bist aufgewachsen bei ihm? Ja, ich war Einzelkind. Mein Vater bedeutete mir damals ganz, ganz viel. Mhm. Aber es fanden auch keine Gespräche zwischen meinem Vater und mir statt. Mhm. Ob ich das irgendwie... Wahrscheinlich war er natürlich auch völlig überfordert, ne, in dieser Situation, mit diesem Unglück. Ja, bestimmt. Und meine Cousine, mit der habe ich auch die ganzen Jahre nie ein Wort darüber geredet. Mhm. Also, es wurde irgendwie totgeschwiegen. Du sagst gerade, ich bin besessen von meiner Angst. Ja. Daraus schließe ich, dass diese Angst heute immer noch anhält. Ganz stark. Ich ganz stark. Weiter Angst um meinen Vater gab. Und er lebte noch 10 Jahre, also... 10 Jahre länger als meine Mutter. Mhm. Nach 10 Jahren ist er ganz plötzlich an einem Herzinfarkt verstorben. Er wurde auch nur 44 Jahre alt. Hattest du diese Angst damals auch in dieser Richtung, dass er vielleicht an einer schweren Krankheit verstirbt? Nee, eher, dass er auch einen Unfall haben wird, einen Autounfall oder irgendwie sowas. Und dann habe ich mal ein bisschen losgelassen. Ich habe in der Zwischenzeit geheiratet, ein Kind bekommen. Ich habe ein bisschen losgelassen. Und als mir dann ein bisschen besser ging, kamen wir vom Einkaufen nach Hause, da hing ein Zettel an der Tür, ich sollte sofort da und da hinkommen, mein Vater ist verstorben, hatte einen Herzinfarkt. Mhm. Auch wieder so Knallauffall. Mhm. Ist denn seither nochmal etwas sehr Dramatisches passiert, ja, in deinem Leben? Und dann hatte ich wieder, also ich habe immer Angst, ich habe Angst um meine Kinder alle. Mhm. Und dann wollten wir irgendwann mal, mein Mann und ich, zum Sauerland hinfahren, jemanden besuchen. Und ich sagte zu meinem Mann, nee, ich fahre nicht, ich fahre nicht. Sagt er, wieso? Ich sage, nein, ich fahre nicht, ich habe totale Angst. Ich sage, ich habe Angst, dass was passiert. Und er, ich meine, wenn jemand sowas nicht mitgemacht hat, der versteht das ja auch gar nicht. Er sagt dann, ich fahre vorsichtig. Wir sollten meine Tante noch abholen. Und ich bin mit klopfenden Herzen damit ins Auto gesetzt. Und ich hatte wahnsinnige Angst. Mhm. Und wir kommen bei meiner Tante an. Und da sagt meine Tante, kommt mal hoch. Und da ist von meiner Freundin, der Junge, von der Rutschbahn gefallen. Und der ist auch verstorben. Ich wusste, so das war es, wo ich so Angst vor hatte. Sag mal, ist das Ganze bei dir verknüpft? Auch mit irgendwie mit so einer inneren Ahnung, dass du Unglücke durch diese Angst spürst? Ja, das meine ich dann auch irgendwie. Mhm. Jetzt habe ich so wahnsinnige Angst. Jetzt hat mein Sohn eine Mofa bekommen und die wollte ich ihm gar nicht kaufen und jetzt fährt er damit und sobald hier irgendwie der Rettungswagen fährt oder was, ich springe nur auf, wo ist er und ich mache die alle hier selbst mit verrückt. Die rufen schon also an. Es ist nicht nur, in Anführungszeichen, die Angst, sondern auch die Angst, dass die, dass diese Angst dir irgendeine eine hellseherische Gabe letztendlich übermittelt. Ja. Mhm. Also es ist ganz furchtbar, damit zu leben. Also hast du denn irgendwann später mal keine psychologische Hilfe in Anspruch genommen? Ich gehe zurzeit zum Psychologen und ich bin auch ein Stückchen weitergekommen. Also meine Kinder durften manchmal gar nicht raus, weil ich auf einmal so eine Angst hatte, es passiert was. Und ich denke mir, ihr bleibt drin, habt mit denen dann drin gespielt. Mhm. Ich bin so weit schon gekommen, dass ich meine Kinder jetzt immer rauslasse. Und es ging auch schon mal eine Zeit besser, wenn dann mal ein Rettungswagen fuhr, dass ich gesagt habe, ach komm, warum gerade jetzt? Das kann ja ein ganz bestimmender Faktor für das Leben werden, eine solche Angst, ne? Wenn man davon so gegeißelt ist. Oh ja, ich bin total geprägt dadurch. Ja. Das ist wirklich eine Beeinflussung der Lebensqualität, ganz beständig. Ne? Aber du bist im Moment in guten Händen, sagst du? Ich bin in guten Händen, obwohl mein Mann am 1. Januar jetzt auf einmal ganz plötzlich zu mir sagte, er wird dieses Jahr sterben. Das sagte dein Mann zu dir? Ja, auf einmal. Er lag im Bett und ich sag, ich war gespannt, was dieses Jahr uns bringt. Vergangenes Jahr war nicht so schön, von meiner Cousine ist der jung gestorben, der war gerade 16 Jahre alt gekriegt. Da sagt mein Mann zu mir, und dieses Jahr werde ich sterben. Wie schrecklich, wie kommt er denn zu einer solchen Aussage? Weiß ich auch nicht. Wie alt ist dein Mann? Mein Mann, wie alt ist er? 37. Jetzt etwas jünger als. Und da sage ich auch, wie kommst du da drauf? Mhm. Und ihm war es aber wirklich ernst gemeint. Und ich habe das dann so ein bisschen ins Lächerliche gezogen. Mhm. Und er meint, es wäre so. Und jetzt habe ich natürlich... Klar, also ich meine, wenn jemand das dann auch noch zu dir sagt, der du ja in Sachen Angst dann super empfänglich bist, ist das natürlich schrecklich letztendlich. Ja, es ist wirklich, und er ist beruflich sehr viel unterwegs, er ist Berufskraftfahrer, und dann denke ich immer... Hast du das mit deinem Psychologen auch besprochen? Ne, ich war noch nicht da dieses Jahr, weil ich muss nächste Woche dahin und dann werde ich mit ihm... Unbedingt, ja. Also Karin, ich hoffe natürlich, dass dein Mann nicht stirbt, dass das einfach nur irgend so eine sehr unbedachte, dahergesagte Sache war. Ah, weißt du, Jürgen, so habe ich auch gedacht, und wiederum, wie wir eben schon sagten, ob ich so eine Vorahnung habe, habe ich im Inneren gedacht, ja, ich weiß, dass du hast recht, und das macht mir wieder noch mehr Angst. Also, ich hätte dir natürlich jetzt geraten, dich dringend an einen Psychologen zu wenden, zumindest als Ansprechpartner, den hast du, und da bin ich auch ganz froh drüber. Und ich kann nur hoffen, dass ihr beide gut miteinander arbeitet und wünsche dir und deiner Familie natürlich alles Gute. Ja, danke schön. Und dass du diese Angst zumindest ein bisschen in den Griff mehr kriegst. Ein bisschen, es ist sehr, sehr schön. Ja. Domian, ich wünsche dir auch alles Gute. Vielen Dank. Ich muss sagen, dein Buch, die Bilder, wo du da Weihnachten sitzt, also das hätte bei uns zu Hause sein können. Ja. Ich fand das so schön. Also, das sind Bilder aus der Kindheit, die ich noch rausgekramt, die meine Mutti rausgekramt hat. Fand ich total schön. Ja. Also die gucke ich mir immer wieder an. Ist super. Das Bild, was da hängt, sowas hatten wir auch. Ja. Ja, das sind 60er Jahre, ne? 60er Jahre in den einfachen Familien. Liebe Karin, alles Gute. Wünsche ich dir auch. Dankeschön. Tschüss. Zum Thema Besessenheit könnt ihr uns übrigens auch faxen unter 0180 5678 110, und wenn ihr faxt, bitte nicht vergessen, die Telefonnummer drauf zu schreiben, damit wir euch dann gegebenenfalls zurückrufen und euch hier in die Sendung hineinstellen. Und ihr könnt euch natürlich bei uns auch melden, wenn ihr ein Bildtelefon habt. Ich glaube, mittlerweile haben immer noch nicht so ganz viele Leute Bildtelefon, aber ich sage es ab und zu mal, um den einen oder anderen auf die Idee zu bringen, wir haben nämlich auch eins, und dann können wir euch hier auf den Fernsehsender schalten und alle und ich können euch dann sehen. Christine ist dran und die ist 28 Jahre alt. Ja, hallo Domian. Hallo Christine. Zum Thema Besessenheit. Ja, also und zwar war das so, dass ich war mal vom Satan besessen. Du warst mal vom Satan besessen? Ja. Wann war das? Wie alt warst du da? Da war ich 13. Und wie lange warst du vom Satan besessen? So ungefähr ein Jahr. Und woher weißt du, dass es der Satan war? Also heute weiß ich, dass es natürlich nicht so war. Aber früher wusste ich das halt nicht. Du hast damals gedacht, er sei es. Ja, genau. Ich habe an so spiritistischen Sitzungen teilgenommen. Mit einer Freundin zusammen. Ja. Und alles das, was bei diesen Sitzungen rausgekommen ist, hat dann halt mein Leben bestimmt. Zum Beispiel? Ich war 13, als meine Patentante gestorben ist, die ich sehr geliebt habe. Und woraufhin meine Freundin dann sagte, Mensch, komm doch mal mit. Da gibt es so jemanden, der macht so Sitzungen. Mhm. Da kannst du immer wieder mit deiner Tante reden. Mhm. Du kannst immer wieder mit ihr sprechen. Und die wird dich durch dein Leben begleiten. Ja. Ja, und dann bin ich da mit hin. Und dann werden verschiedene Fragen gestellt. Man muss ja diesen Geist erstmal rufen. Und der ist dann irgendwann auch mal dann anwesend. Man sitzt mit mehreren Leuten an so einem Tisch, auf dem Buchstaben und Zahlen geschrieben sind. Und das übliche Glas auch? Genau. Und man hat die Hand oder einen Finger auf dem Glas? Ja, das ist das, was ich bis heute noch nicht verstanden habe. Also es war niemand von den Personen, die den Finger direkt auf dem Glas hatten. Wo hatten die denn ihre Finger? Also die Finger sind ungefähr so 2-3 Millimeter von dem Glas weg. Also die Finger befanden sich aber schon ganz in der Nähe des Glases. Ja, aber die schweben dann drüber. Es war jetzt nicht so, dass man hätte offensichtlich sehen können, dass jemand das Glas hin und her verschiebt. Und dennoch hat sich das Glas bewegt, obwohl nach deiner Auffassung oder Beobachtung niemand das Glas berührt hat. Genau. Und dann konnte man Fragen stellen. Zum Beispiel habe ich mal gefragt, wie mein Leben so verlaufen wird. Und nach der Aussage dieses Leiters, der das da gemacht hat, war dann meine Tante, die mit mir gesprochen hat und die mir dann gesagt hat, dass ich sehr schwer krank werden würde, 8 Wochen nach dieser Sitzung. Und dass ich also in meinem Leben nie richtig Fuß fassen werde durch die Krankheit. Und von dem Tag an hat praktisch sich bei mir im Kopf alles nur noch über diese Krankheit abgespielt. Mhm. Du bist dann wirklich krank geworden? Nein. Nein? Nein. Bis heute nicht? Bis heute nicht. Nun sind spiritistische Sitzungen und Gläserrücken eine Sache. Machen ja ganz viele Leute und meistens ist es harmlos. Viele allerdings driften dann auch ab in eine Richtung, die nicht in Ordnung ist und nicht zuträglich für die Seele. Aber vom Satan besessen zu sein, ist ja dann noch ein ganz gravierender Schritt weiter. Wie kam das? Das kommt daher, weil man mit diesem Leiter, der dieses macht, der auch damals viel Geld dafür bekommen hat. Wie viel denn? Also es waren damals 55 Mark pro Sitzung. Was für ein Mädchen von 13 Jahren viel Geld ist. Genau. Ja. Ich habe mein Taschengeld hergegeben von Jobs, von Ferienjobs, die ich gemacht habe, das Geld her. Und ich habe auch angefangen zu klauen. Und bist du da wöchentlich hingegangen? Ja, mal einmal die Woche, mal alle 14 Tage. Immer so, wie es Geld gerade da war. Und dieser Mann hat dir jetzt irgendwie vermittelt, dass der Satan... Ja, weil diese Sachen, die mich betroffen haben in dieser Sitzung, nicht eingetroffen sind. Und er hat dann gesagt, dass da ist der Satan im Spiel. Das kann nur bei Leuten gehen, die frei sind, wenn der Teufel nicht in mir steckt. Also er hat quasi dir den Satan zugeschoben, ja, genau, als Begründung dafür, dass die Vorhersagen, die er vielleicht lanciert hat, nicht eingetroffen sind. Ja. Das ist ja natürlich für einen Jugendlichen der Horror schlechthin, das gesagt zu bekommen von einer Respektsperson, die dieser Mann wahrscheinlich damals für dich war. Ja, genau. Was hat das denn dann in dir angestellt? Hast du es geglaubt? Hast du es wirklich geglaubt? Ja, ich habe das wirklich geglaubt und ich bin dann auch in einem ziemlich schwarzes Loch gefallen. Ich konnte zu Hause mit niemandem darüber reden. Ich komme aus einem ziemlich christlichen Elternhaus. Ja. Und da durfte sowieso schon überhaupt keiner wissen, dass ich an sowas teilgenommen habe. Und ich bin dann nicht mehr zur Schule gegangen. Ich bin zwar morgens von zu Hause weggegangen, aber ich habe mich dann unter Büschen versteckt oder ich bin auf Friedhöfen gegangen und habe mich bäuchlings auf Gräber gelegt, weil man mir gesagt hat, dass dadurch kommt das Gute in dir, wenn du dir die Kraft der Toten in dir aufziehst. Wer hat dir das denn gesagt? Auch dieser Mann. Auch dieser Mann. Ja. Und es ist dann irgendwann so schlimm gewesen, dass ich nicht mehr das Haus verlassen habe und dass meine Eltern mich dann in eine 3-jährige Therapie gesteckt haben. Warst du in einer Klinik auch? Ja. Du warst in einer geschlossenen Klinik? In einer nicht geschlossenen. Man konnte sich auf dem Gelände bewegen. Das war so in so Häuser aufgeteilt. Und für jedes Haus, also für jede Krankheit, es gibt ja viele psychische Krankheiten, ja, ja. War halt ein anderes Haus zuständig. 3 Jahre dauerte das, diese 3 Behandlung. Jahre, ja. Hast du, bevor du dann in diese Behandlung kamst, nicht unglaublich viel Angst gehabt und ausgestanden? Ja, habe ich. Ich habe immer, manche, also normale Leute, sag ich mal, die stehen morgens auf und gucken in den Spiegel, was wird mir Tag heute bringen? Und ich bin halt morgens aufgestanden, habe geschaut, wo bekomme ich Geld her, damit halt um diesen Typ diese zu bezahlen. Sitzung mir sagt, was wird mir der Tag bringen. Hast du dich denn dann in der Klinik den Ärzten offenbart und hast denen gesagt, was du denkst? Nein, erst nicht. Das hat eine ganze Weile gedauert. Und das war auch mit der Punkt, dass diese ganze Therapie so lange gedauert hat. Wie lange hat das denn gedauert? Also insgesamt stationär war es fast 1 Jahr. Bis du dann damit rausgerückt bist, dass du längst oder gedacht hast, dass du vom Satan besessen bist? Nein, das war so ungefähr 3 Monate. Ah ja. Hat das gedauert. Die haben mich also mehrfach erwischt, als ich, dass ich aus dieser Klinik weglaufen wollte, weil ich halt ohne diese Sitzung, es ging nicht mehr. Also ich, das war eine richtige Abhängigkeit. Das war wie eine Drogen. Ich wusste nicht, was wird der Tag bringen, wenn mir jetzt dieser Tisch oder dieses Glas nicht sagt, was jetzt wird. 3 Jahre bist du dann behandelt worden. Ja. Als du nach den 3 Jahren dann aus der Klinik und auch aus dem aus der therapeutischen Betreuung entlassen worden warst, hast du da ganz geheilt? Ja, auf diese Bescheinigung stand halt drauf, dass ich als geheilt entlassen worden bin. Es in dieser Therapie ist das ja einfach nur ein Umdenken. Man muss dieses Denken, was man an diesen Satan hat oder an diese spiritistischen Sitzungen, das muss man durch andere Sachen ersetzen. Und ich sage mal, geheilt in dem Sinne, dass ich von solchen Sachen auf jeden Fall meinen Rest des Lebens die Finger lassen werde. Und diesen Tipp sollte man im Prinzip allen Leuten geben, allen. Ne? Vor allen Dingen auch jungen Leuten. Ne? Ganz besonders Jugendlichen, die meinen, dass das auch was ganz Tolles ist, wenn man sich nächtelang auf dem Friedhof umdrückt und da irgendwelche Sachen macht. Es gibt ja Leute, die opfern Katzen und so Kram. Es hat alles keinen Sinn. Ja. Es ist Humbug einfach. Christine, dieser Mann war, so habe ich es gerade schon verstanden, auch durchaus älter, ne? Ja. Wie alt war der? Ja, er hat das uns nie so gesagt. Ja, so ungefähr. Gesagt, aber 30, 20, 40. 35 wird er gewesen sein. Ist der zur Rechenschaft gezogen worden? Ist der angezeigt worden? Nein. Nein. Haben deine Eltern das nicht erwogen damals, als die kapiert haben, was da vorgefallen war? Doch schon, das ja. Aber ich hätte aussagen müssen. Ah ja. Meine Eltern hatten keine Beweise. Ich hätte aussagen müssen bei der Polizei. Und durch diesen psychischen Zustand, den ich damals hatte, war das gar nicht möglich. Sind denn da andere Jugendliche auch noch mit reingezogen worden? Also es waren viele Jugendliche immer da, es waren aber auch Erwachsene. Erwachsene auch? Dabei. Hast du denn irgendwann später nochmal was von denen gehört? Nein. Nein, gar nichts mehr. Und auch, sag ich mal, von dieser Freundin, das war wirklich eine gute Freundin von mir. Unsere Eltern haben uns getrennt. Sie ist auch in eine Therapie gekommen, nachdem bei einer Sitzung rausgekommen ist, dass sie ermordet werden sollte. Durch einen dunkelhaarigen Mann. Mehr hat man ihr da nicht zukommen lassen. Und sie dann also auf alle dunkelhaarigen Männer losging, die ihr entgegenkamen. Und unsere Eltern haben uns getrennt. Weil jedes Elternpaar dachte, dass ich auf sie einen schlechten Einfluss hat oder sie auf mich. Und ich habe sie bis heute auch nicht wiedergesehen. Also schade, dass dieser Mann nicht dingfest gemacht worden ist. Ne? Weil er hat Jugendseelen, Kinderseelen kaputt gemacht. Ja. Ja. Daran habe ich teilweise heute noch. Ich wollte gerade sagen, da sind ja dann 3 Jahre ein Loch in dein Leben gerissen worden, ne? Von 3 Jahren. Und um dieses Loch zu stopfen, hat man irgendwann, habe ich dann meinen jetzigen Mann kennengelernt. Und so wie das ist, andere Leute reden, ich habe mit 15, 16 das gemacht und ich war da. Und ich habe mir dann immer irgendwas zurechtgebaut, das habe ich in der Zeit gemacht. Aber du hast es ihm mittlerweile hoffentlich erzählt. Mittlerweile weiß er das, ja. Aber ich sag mal so, aus unserem Bekanntenkreis heute weiß das niemand. Oder du musst das ja nicht jedem erzählen. Das würde ich auch nicht tun. Ja, ja. Aber ich fand das insofern sehr interessant, was du gesagt hast, nämlich als Warnung. Ne? Als Warnung auch. Wir haben ja ganz, ganz viele junge Leute, die uns zuschauen und zuhören, die auch so in diese Kreise, ich meine, als Jugendlicher kann ich mich erinnern, ist man auch interessiert an sowas, ne? Und ist da vielleicht auch leicht entflammbar. Aber ich sage das auch immer wieder, weil ich oft schon üble Geschichten gehört habe. Deine ist mit die übelste, was ich jetzt hier du gerade erzählt hast, lass die Finger davon, ne? Ja, aber also, ich würde heute sowas nicht mehr anfassen. Mhm. Ja klar, logisch. Gar nicht mehr. Ich hatte mal in Erwägung gezogen, auf junge Leute zuzugehen, um die Leute zu informieren, was mir passiert ist. Mhm. Ich habe ganz einfach mal gedacht, ich gehe mal an Schulen, vielleicht schon etwas höhere Klassen, die das schon vielleicht ein bisschen mehr verstehen, um da einfach mal zu berichten, wie solche Leute einem das Geld aus der Tasche ziehen und einen kaputt machen. Es gibt ja alle überall Selbsthilfegruppen, so Sekten-Selbsthilfegruppen. Vielleicht könntest du dich da mal an eine wenden und denen deine Mithilfe anbieten. Das wäre vielleicht keine schlechte Idee, wenn du da Interesse dran hast. Die Idee ist nicht schlecht, nur ich habe Angst, dass das in mir dann wieder zu viel aufwühlt. Dann lass es sein. Dann lass es um Gottes Willen sein, Christine. Dass ich dann durch dieses Erzählen wieder dann zurückfalle. Aber es war okay, dass du es jetzt hier erzählt hast. Das hat jetzt keinen Schaden angerichtet. Nein, das hat jetzt für mich persönlich, ich habe einfach die Gelegenheit jetzt genutzt, den jungen Leuten zu sagen, sie sollen es lassen. Dafür danke ich dir sehr herzlich und wünsche dir für dein Leben und deine Familie alles, alles Gute. Dankeschön. Tschüss, Christine. Tschüss. Tschüss. 1 Uhr, ich gucke auf die Uhr. Ich wollte jetzt gerade weitermachen, aber jetzt machen wir erstmal ein Päuschen. 1 Uhr 31 und 45 Sekunden und jetzt machen wir Pause. Und 50 Sekunden, hier ist Radio 1 live und das WDR Fernsehen mit der Telefon-Talkshow Domian und unser Thema heute Nacht heißt Besessenheit. Und ich frage euch, ob ihr von irgendetwas besessen seid, vielleicht von einer Idee, von eurer Arbeit, von eurem Hobby, vielleicht von einer Leidenschaft, einer ganz bestimmten Leidenschaft. Wir hatten gerade ja schon das Thema Sex mit Gangbang oder vielleicht seid ihr besessen von einem Menschen, einer Liebe. Hörig irgendeine Sache oder einen Menschen, wenn ihr mir davon erzählen wollt. Telefonnummer 0180 5678 111. Und jetzt begrüße ich ganz herzlich zwei Menschen, nämlich Elfie 38 und gleich den Mike noch, der ist 41. Hi. Hi. Jetzt habe ich erstmal Elfie dran. Ja, genau. Ich wünsche dir erstmal einen schönen guten Morgen. Wünsche ich dir auch. Und ich muss dir erstmal ein Kompliment machen. Du hast eine super Sendung auf die Füße gestellt und ich glaube, du hast für, ich will ja hören jetzt zwischendurch seit 3 Jahren deine Sendung und du hast bestimmt einigen Leuten dabei schon gut geholfen. Ich finde das echt super. Das hoffe ich sehr. Elfie, Thema Besessenheit. Richtig, Sex. Sex? Ja, ach. Du hast aufgerufen, Frauen, die Gangbang machen. Das habe ich allerdings. Ja, ich bin eine davon. Du bist eine Gangbang-Frau? Richtig, und was der junge Mann da vorher erzählt hat, stimmt das, war alles so? Also relativ viel Blödsinn bei. Ah, jetzt bin ich aber gespannt. Erstens, die Frauen machen das wirklich selber gerne, weil sie es brauchen. Ja, das hat er ja auch gesagt, ne? Zwischen 10 und 20 Männer, die dann da sind. Und das ist eine spielerische Vergewaltigung. Mhm. Geht es also nicht nach der Reihe nach, so wie der junge Mann das erzählt hat, dass die da schön brav hintereinander, sondern es geht mit allem Mann auf eine Frau. Mit allen Männern auf eine Frau? Ja, genau. Also du machst sowas? Ich mache sowas. Wo machst du denn sowas? Wir haben da also Räume in Köln zum Beispiel, haben wir jemanden, der sowas veranstaltet. In unserem Köln gibt es sowas? Mhm. In unserem heiligen Köln? Ja, richtig. Und das ist ganz privat da. Und also es sind private Veranstaltungen, das ist irgendwie so Mundpropaganda und dann kommen da Leute, auch Fremde, die du nicht kennst. Das sind immer nur Fremde. Es sind immer nur Fremde. Mhm. Beschreib doch mal so den Hergang. So, dann sitzt ihr da in einem Kellergewölbe, nackt, alle. Das ist kein Kellergewölbe, das ist also so eine ganz normale private Wohnung. Ja gut, in einer Wohnung von mir aus. Ja. So, und ich bin in der Mitte. Wie viele Männer sind dann in der Regel da? Ja, zwischen 10 und 20. 10 und 20. Mhm. Und 10 oder 20 Männer fangen dann an, sich mit dir zu beschäftigen? Richtig. Ich muss dazu sagen, ich bin mein Mann, seine O. Und sehe den Sexbereich ganz anders wie vielleicht andere Frauen. Du musst das natürlich jetzt erklären. Du sagst, ich bin dem Mann seine O. Richtig. Eine Sklavin hat noch was zu sagen. Die hat also noch zu äußern, wenn sie irgendwas nicht mag oder nicht mag im sexuellen Bereich. Ich nicht. Ich bin also bedingungslos, liefere ich mich meinem Mann aus. Aber weil ich das möchte und weil mir das passt. Deinem Mann? Meinem Mann. Aber nicht diesen Männern allen? Nein, nicht diesen Männern allen. Zwar zu diesem Zeitpunkt zwar. Also da reden wir gleich noch. Ich gehe mal davon aus, dass der Mike, der auch gleich an die Leitung, ja, in der Leitung ist, das ist dein Mann. Richtig. Jetzt reden wir aber noch ein bisschen über dich und also daraus schließe ich jetzt schon mal, dass du verheiratet bist und in festen Händen. Ja. Ist denn dein Mann bei diesen Aktionen auch dabei? Ja, sicher. Der ist auch dabei. Jetzt beschreib mir das doch noch, ohne dass es jetzt zu pornografisch wird, was diese 20 Männer dann alles mit dir veranstalten. Ja, alles das, was Spaß macht, alles das, was die wollen. Die können damit holen sich ihre Befriedigung. So wie sie das wollen. Also nicht. Also es kann sein, dass dann 20 Männer in dir einen Orgasmus hatten. Richtig. Nicht in mir, sondern auf mir, um mir. Rundherum. Egal wie. So wie sie es gerne wollen und brauchen. Wo ist denn die Grenze? Was dürfen die denn nicht machen? Wo ist die Grenze? Ja. Nirgendwo. Also sie dürfen mich nicht schlagen. Das ist die Grenze. Also es darf nicht in Brutalität ausarten. Das ist also nicht. Aber alles andere ist wirklich machbar. Rein physikalisch ist es schon ein bisschen kompliziert. 20 Männer und eine Frau, da kommt man ja kaum mal ran. Gut, okay, die anderen warten und stehen drumrum und gucken sich das dann an. Zugange sind vielleicht in dem Moment 4 oder 5 Stück. Jetzt bin ich sicher, dass ganz viele Leute zu Hause die Hände über den Kopf zusammenschlagen und das sagen, was ist das für eine Schlampe? Was ist das für eine Hure? Das ist keine Schlampe. Das sind Frauen, die das einfach brauchen. Und die, ich muss ehrlich sagen, diese Männer vergöttern mich. Ne? Und da war keiner drunter, der irgendwo gesagt hat, diese Frau finde ich abartig oder hinterher oder was. Im Gegenteil, die tragen mich auf Händen. Ne? Du hast gerade gesagt, das ist eine gespielte Vergewaltigung. Da bin ich so ein bisschen zusammengezuckt. Ja, das Vergewaltigung ist ein sehr ernstes Thema. Ja. Erklär mir mal genau, wie du das meinst. Wie meine ich das? Ich muss da ein bisschen. Früher habe ich solche Situationen provoziert. Ich bin also zum Beispiel in der Disco gewesen und habe dann so mir ein paar mehrere Jungs ausgeguckt, ein bisschen angemacht und heiß gemacht. Bin dann in ein Parkhaus gegangen, um dieses zu provozieren und habe immer gemeint, ich wäre krank. Ne, und bin eigentlich nie dahinter gestiegen, warum machst du das, wieso? Aber ich brauche das als Befriedigung. Also, jetzt müssen wir mal festhalten. So etwas gibt es natürlich, was du jetzt gerade beschrieben hast von dir. Wir wollen jetzt kein schlechtes Licht oder falsches Licht auf das Gros der Frauen werfen, die einem Verbrechen zum Opfer gefallen sind. Wir dürfen denen nicht unterstellen, dass die es noch provoziert haben. Nein, das wollen wir ganz klar mal sagen. Nein, das muss man völlig ausschließen. Ja. Jeder hat eine andere Sexualität. Elfie, wenn du dann da verwöhnt wirst von den 20 Recken, wie viele Orgasmen hast du währenddessen? Frag mich nicht, weiß ich nicht. Kann ich nicht sehen. Oder ist das ein einziger Orgasmusrausch, in dem du da liegst? So ungefähr, genau dieses, ja. Wie oft machst du das denn? Wie oft machst du das? Wie oft ich das mache? So alle 2-3 Monate. Alle 2-3 Monate, das geht ja noch. Ich dachte, jede Woche oder so. Nicht jeden Tag. Also ist das eine Form, wo du sagst, so lebe ich wirklich kolossal und radikal meine Sexualität aus? Ja, das ist für mich wie ein Radiator, wo ich einen Stecker reinstecke und ich meine Energie rausziehe. Jeder meint, ich müsste da rausgehen und völlig kaputt sein. Ich bin topfit danach, kurioserweise. Und du hast keinerlei schlechtes Gewissen, dass es moralisch irgendwie verwerflich ist? Doch, früher hatte ich das. Mhm. So wie ich damit angefangen habe, da habe ich gedacht, hinterher konnte ich im Spiegel mich nicht angucken und dann habe ich mich natürlich mit meinem Mann hingesetzt und habe darüber gesprochen. Hat er gesagt, du bist verrückt, du brauchst das. Und denk doch nicht drüber nach, was die anderen denken. Weil ich immer da vorausgesetzt, die Gesellschaft. Ja, oh natürlich, Gott, ja. Heute denke ich, die Gesellschaft gibt mir meine Befriedigung nicht. Die muss ich mir selber irgendwo holen. Aber Thema Safer-Sex ist hoffentlich kein Thema bei euch. Nein, also ganz selbstverständlich. Ne? Alles Safer-Sex. Jetzt gib mir doch mal bitte deinen Mann. Ja, einen kleinen Moment, bitte. Den Mike. Ja, hallo. Also Mike, grüß dich Mike, wir sind natürlich alle von den Socken. Ne? Ja, überhaupt von diesem Phänomen zu hören und jetzt auch noch eine Frau, die so selbstbewusst und ganz klar sagt, ja, ich brauche das, ich mache das ja gerne. Ja. Wie empfindest, jetzt ist es natürlich die Frage überhaupt, du als Ehemann, wie empfindest du das denn, dass deine Frau dann von 20 fremden Männern durch, naja, gemacht wird? Ja, muss ich erstmal eins vorausschicken, dass wir also uns beide abgöttisch lieben. Mhm. Und das Ganze ist vom Herzen und vom Kopf, aber die Einstellung ist, jeder Mensch gehört seinem Körper alleine. Sie ist also nicht mein Besitz in dem Sinne. Ja, mhm. Die meisten machen den Fehler, sagen, das ist meine Frau, ist mein Besitz, fertig. So, tolle Einstellung, so theoretisch werden das wahrscheinlich viele Leute sagen, aber sie können es dann im normalen Leben dann doch nicht durchziehen. Wie kannst du denn das durchziehen, dass du nicht eifersüchtig wirst? Ganz einfach, weil ich das irgendwo genieße und auf gut Deutsch tierisch geil finde. Ich habe das versucht in einer Beziehung, die ich vorher hatte, die knapp 20 Jahre dauerte, das auszuleben meiner Ex, und das hat nicht funktioniert. Da gab es nur immer Krawall, Theater, Terror. Ja, und vor 3 Jahren habe ich sie kennengelernt und wollte an sich mit dem Thema gar nichts mehr zu tun haben. Mhm. Das hat sich also nach und nach herausgestellt. Das ist, was in ihr drin ist, was sie braucht. Mhm. Und auf der anderen Seite genieße ich das und brauche das auch. Mhm. Ich bin dann also nicht irgendwie, ich fühle sie nicht abartig, aber sondern ich bin dann auch irgendwo tierisch stolz auf meine Frau. Du bist dann stolz auf deine Frau, dass so viele Männer sie begehren. Richtig. Mhm. Und hast nicht ein ungutes, also einen unguten Beigeschmack, weil von der erste Anrufer, der Ulf, sagt, dass er eigentlich diese Frauen verachtet, die das machen. Ja, klar, sicher, aber das ist dann einer, der irgendwo, wie ich immer sage, sexuell nicht frei denken kann, sondern der irgendwann noch die Gesellschaft im Rücken hat, also im Hinterkopf drin hat, und das dann damit hineinprojiziert. Sondern wir versuchen, oder wir sind auf dem Level, wir versuchen, unsere Sexualität pur auszuleben. Mhm. Ist denn eure Sexualität, wenn ihr beide alleine seid, auch befriedigend? Ja, sicher, ist auch befriedigend. Die ist durchaus in Ordnung, okay. Vollkommen in Ordnung. Es ist nicht so, dass ich impotent bin, ne? Warum lacht die Elfe jetzt? Ja, weiß ich auch nicht. Meistens, weil die meisten können das nicht verstehen. Also. Ja. Sondern das ist halt eben Sex pur für uns. Ne? Könnte man ja auch vielleicht mal das umgekehrt machen. Du könntest dir dann mal 20 Frauen einladen, die dich verwöhnen. Also muss ich dir ganz ehrlich sagen, ich bin nur ein Mann, ja? Ja. Und du kennst das Problem, ne? Frauen ja. Nacheinander ist nicht. Ist ne? nicht, nein, aber ich meine, man könnte es ja irgendwie spielerisch vielleicht auch ein bisschen hinziehen, ne? Und ja, es müssen ja nicht gleich 20 sein, es könnten ja auch vielleicht 5 sein. Nee, aber ich meine, da hätte sie auch nichts dagegen, hätte sie auch keine Schwierigkeiten. Ja. Ne? Also, nein, ihr lebt also, wirklich sexuell. Wir sind sogenannte Swinger, ja? Mhm. Wir gehen also auch in Pärchenclubs und machen. Mhm. Ja. Also. Aber ich glaube nicht, dass ich 20 Frauen befriedigt kriege. Das glaube ich ehrlich gesagt auch nicht so. Also auf jeden Fall, du hast damit überhaupt keine Probleme. Dich ehrt das quasi sogar, dass da so viele Männer deine Frau dann befriedigen und sich an ihr verspaßen. Lieber Mike, gib mir ganz kurz nochmal die Elfi. Dir viel Spaß weiterhin. Ja. Elfi, wissen das eigentlich Leute aus eurem Umfeld? Ja. Wissen schon einige, ja. Enge Bekannte ja. Mit mir wissen also genau, wie ich bin. Und die respektieren mich so. Und ich gehe also mit dem Thema Sex, das gehört für mich zum Leben, heute einfach dazu wie Essen und Trinken. Es ist ein Bedürfnis, was gestillt werden muss. Mhm. Und tust du das nicht, rennst du frustriert durch die Gegend, wie ich die meisten Leute. Ich bin völlig deiner Meinung. Und ich finde das, wenn ihr da beide so zusteht und euch so im Klaren darüber, finde ich das völlig in Ordnung und finde es wunderbar, dass ihr das macht. Also ich finde da nichts Verwerfliches. Was ich aber gerade euch noch frage, habt ihr Kinder? Ja, wir haben mehrere Kinder. Mehrere Kinder, wie alt sind die? 8, 10 und 13. 13. Wissen die das? Es wird alles unter dem Mantel gemacht. Hier in unserem Umkreis keiner. Unsere Bekannten, die das wissen, reden auch über das Thema nicht, wenn die Kinder dabei sind. Ich bin eine biedere, brave Mutter zu Hause. Mhm. Aber nun nehmen wir mal an, das sickert irgendwann durch. Ne? Es gibt alle Zufälle dieser Welt. Dann und werde ich meine Kinder darüber aufklären und werde dazu stehen. Mhm. Damit meine Kinder nicht so frustrierte Mädchen werden, sondern mit dem Sexuellen zurechtkommen, so wie ich heute auch. Also das ist durchaus in der Überlegung oder in der Planung, wenn alle mal noch ein bisschen älter sind, ihnen das auch durchaus zu erzählen. Natürlich. Dann gehe ich davon aus, dass ihr die Kinder auch sexuell sehr freizügig erzieht. bei uns, ja gut, freizügig und freizügig sind zwei. Jeder hat eine andere Einstellung. Natürlich, aber dass ganz offen darüber gesprochen wird, dass man sich nackt sieht. Und, ja. Also die Kinder, wenn sie irgendwelche Fragen haben, können sie jederzeit zu uns kommen. Mhm. Meine Älteste ist mehr meine Freundin wie meine Tochter. Und von daher, also... geht schon ganz gut. Schlussfrage noch an dich, Elf. Ich habe das gerade dem Mike auch gefragt und Bezug genommen auf das Gespräch mit Ulf. Ulf sagte vorhin, dass er diese Frauen verachtet. Hast du manchmal das Gefühl, dass diese Männer es mit dir treiben, aber letztendlich denken, was ist das für eine Dreckige? Nein. Das nicht? Im Gegenteil. Mhm. Jeder Mann, weil wir treffen uns ja nicht nur dazu, sondern es gibt also auch bestimmte Leute, so zum Beispiel derjenige, der das veranstaltet, mit dem gehen wir auch zwischendurch mal aus und der behandelt mich als Dame da. Mhm. Nun kann es dir aber auch passieren, dass da Männer auftauchen, die du eigentlich zum Kotzen findest. Lässt du die auch an dich ran? Nein. Nein, das nicht? Nein. Also da findet schon eine Auswahl statt. Also wenn da jemand völlig unästhetisch ist, der dir nicht, deinem Geschmack nicht entspricht, dann sagst du nein, das mit ihnen nicht. Oh, und dafür ist Mike da. Mhm. Wenn derjenige dann nicht so spurt, wie er soll, dann geht er hin und dann stellt er das klar. Mike mischt richtig mit, ne? Nein, er ist dafür da, dass mir nichts passiert. Er mischt da in dem Moment gar nicht mit. Achso, er ist nur der Beobachter quasi. Genau, ne? Ich hätte gerade so verstanden, dass er dann auch mit in dem Klumpatsch von Männern auch mitmacht. Es passieren dann vielleicht Sachen, die ich dann nicht mag, wo derjenige auch direkt ablässt, wo er dann für meine Sicherheit da ist, damit mir nichts passiert. Perfekt organisiert alles. Mhm. Macht ihn das eigentlich geil, wenn er dazu ja. sieht? Ja. Ja. Mama Mia, seid ihr drauf? Gangbang. Warum heißt das eigentlich Gangbang? Weißt du das? Ich nehme... Gangbang, weil es überraschend ist. Ja, weil es überraschend ist. Eine Gang ist und Bang und überraschend ist. Genau, alles klar. Ihr Lieben, viel, viel Spaß bei eurem verrückten Sex, den ihr da praktiziert. Alles klar, ich wünsche dir auch alles Gute. Ja, danke. Tschüss. Alles klar, okay, tschüss. Tschüss. Mann, da laufe ich ja rot an hier, was ich alles höre wieder heute Nacht. Andy. Ja, hallo. 23 Jahre alt. Was höre ich jetzt von dir zum Thema Besessenheit? Ich bin von Aktien und von Geld besessen. Bist du reich? Ja, es hat also angefangen, wenn ich jetzt also mal von ganz von vorne anfangen kann. Mhm. Ich habe also Glück gehabt, dass ich mein ganzes Zivilgeld, das ich mir vor 2,5 Jahren praktisch erarbeitet habe. Als Zivildienstleistender? Sehr richtig. Mhm. Das habe ich mir also alles in Aktien eingesteckt und angelegt. Ja, so viel ist das ja nicht, was man dafür verdient. Das sind 20.000 Mark ungefähr gewesen. Ja. Und... ja, ich habe mich also da ein bisschen beschäftigt und es ist ganz gut gelaufen und mittlerweile sind es innerhalb von 2,5 Jahren 200.000 Mark. Nein. Ja. Das ist ja schön. Von 20.000 Mark auf 200.000 Mark, weil du geschickt lanciert hast, geschickt gekauft hast, verkauft hast. Weil ich dann ein bisschen auseinander. Natürlich, man braucht Glück dazu. Es geht natürlich nicht, verzehnfachen praktisch in 2 Jahren. Also, man braucht natürlich auch Glück dazu. Also ich habe zu Hause noch ungefähr 200 Mark liegen. Könntest du mir aus den 200 Mark vielleicht auch 30.000, 200.000? 200 Mark kann man keine Aktien kaufen. Da geht es ja schon von den Provisionen drauf. Wie viel braucht man denn, also als Grundeinstieg überhaupt? 5.000 Mark. Mhm. Das ist, glaube ich, mit 5.000 kann man schon ganz gut arbeiten. Also 200.000 Mark hast du jetzt auf der hohen Kante? Oder nicht hohen Kante, in Aktienwert, in genau. In Aktien, allerdings nur auch in 3 Titel. Also normalerweise hat man ja 200.000 Mark in 10, 20 Titeln, aber ich habe das halt immer sehr spekulativ betrieben. Ja. Und habe das in 3 Titeln, wo halt also ein Titel, was ich schon 80.000 Mark sowas wert ist. Ja. Und ja, und das, die Probleme, was heißt Probleme, die fangen damit dann an, dass ich also jetzt schon gar nicht mehr ohne Börse, ohne diese ganze Materie auskomme. Also, das ist eine Sucht dann. 8:30, wenn die Börse aufmacht. Mhm. Wird NTV aufgeschlagen, da wird Videotext geguckt, wo meine ganzen Titel sind und so. Und ich studiere nebenher noch. Also Jura. Achso, ich dachte Betriebswirtschaft. Ja, eben, das war eben auch ein Problem, weil ich am 2. Semester, wo es dann so richtig angelaufen ist, wo sich es richtig entwickelt hat, wo ich mich dann richtig damit beschäftigt habe, wo es richtig Spaß gemacht hat, da habe ich mir dann überlegt, eigentlich wäre Banklehre und Betriebswirtschaft. Eigentlich besser, ja. Aber wozu brauchst du eine Lehre? Du kannst es doch offensichtlich auch nehmen. Natürlich, ganz sicher. Ja. Und deswegen habe ich es ja gesagt, weil Jura, es macht mir Spaß, ich bin im 5. Semester. Und Anni, wann willst du deine erste Million zusammen haben? Ja, eben. Also wenn es so weiterläuft wie bisher, dann möchte ich mit 26 Millionär sein. Mann. Aber also ich hoffe, ja, aber das kann man natürlich nie wissen. Bist du scharf auf das Geld? Oder bist du, nein, lass mich fragen, oder bist du scharf, wie man Geld erwirbt? Ich bin scharf, wie man Geld erwirbt. Ja, ne? Das habe ich mir schon gedacht. Das kann ich mir gut vorstellen oder nachvollziehen, dass das wirklich so eine richtige Sucht vielleicht werden kann, wenn man auch Erfolg damit hat, ne? Ja. Und es funktioniert. Hast du denn schon ein bisschen von diesem Geld mal was genossen? Hast du mal was Natürlich, um Gottes Willen. Also ich, wie gesagt, wenn ich jetzt da, ich bin in Reisen, ich habe mir jetzt ein Auto gekauft und davon, aber wenn ich das alles nochmal abziehen würde, dann wäre ich, hätte ich wahrscheinlich noch ein bisschen mehr. Wie luxuriös lebst du denn? Was hast du denn für ein Auto gekauft? Ja, nur so ein kleines, weil das, da war es mir dann, also Mitsubishi Colt, aber das sollte ja nur ein kleines, damit ich auch wieder genug Geld für meine Aktien habe. Ja. Da ist es mir dann mit dem Auto, das vermehrt sich natürlich. Also du bist so ein Typ, vielleicht, wenn du irgendwann sogar 20 Millionen erwirtschaftet hast, dass du immer noch weitermachst? Bestimmt. Ja, weil das ein Hobby, eine Sucht, eine Besessenheit also eben ist. Ich würde es nicht mehr als Hobby, ich würde es schon fast als Sucht. Es fängt schon damit an, dass ich also im Urlaub wie ein Verrückter am Pool liege und nach Deutschland anrufe und Handyrechnung von 200-300 Mark habe, nur damit ich weiß, wo die Kurse stehen. Was ein Scherz ist für dich, diese Handyrechnung? Bitte? Was ja für dich ein Scherz ist, diese Handyrechnung. Ja, es ist sowieso irgendwo, ich meine mit 23, wenn man studiert, dass man in solche Dimensionen eigentlich schon vorstößt, es ist irgendwo schon ein bisschen unheimlich. Was sagen denn deine Freunde? Wissen die das überhaupt? Ja, natürlich. Die die haben jetzt dann mal angefangen und da wird auch klingelt öfters das Telefon, was soll ich jetzt da kaufen, welche Aktien, irgendwelche Tipps. Was ist der heißeste Tipp im Moment? Wir gehen morgen alle Aktien kaufen, was soll man kaufen? Also mein Hauptbestandteil drin ist, das ist eine sehr unbekannte Aktie, die nennt sich GFN. Mhm. Die kommt demnächst an den neuen Markt. Ist das schlau überhaupt, das jetzt so zu verraten? Bitte? Ist das schlau, das jetzt so zu verraten? Natürlich. Ja. Ich meine, dadurch, dass du solche Tipps, und wenn es irgendjemand mal hört, ich meine, diese ganzen Pappnasen auf NTV, die eigentlich von meiner Achtung relativ wenig Ahnung haben und die aber eine gewisse Macht haben und irgendwelche Aktien runterreden und der Kurs dann am nächsten Tag 10% unten ist. Es ist auf jeden Fall, wenn Leute, die Macht dazu haben und solche Aktien empfehlen, das ist nur sehr positiv. Achso, also ich würde jetzt als absoluter Laie auf dem Gebiet denken, kaufen mal sowas Solides, so wie Mercedes, Chrysler. Ja, richtig, aber damit kann man kein Geld machen. Also wenn ich so angefangen hätte, dann wäre ich immer noch bei meinen 20.000 Mark. Also man muss schon auf Risiko gehen. Richtig. Hast du denn auch schon mal eine richtig große Summe in den Sand gesetzt? Natürlich. Wie groß war die Summe? Ungefähr 15.000 Mark. 15.000 Mark. Ja. Also verglichen mit dem jetzigen Bestand natürlich nicht so wahnsinnig viel. Aber es hängt auch irgendwo so vom Börsentag meine Stimmung ab. Wenn ich sehe, der DAX oder der neue Markt geht runter, dann bin ich auch schon dementsprechend, wenn ich 10.000 Mark dann weniger habe, nicht so gut drauf. Und wenn es dann, was ich, 20.000 an einem Tag mal hochgeht, weil es sind solche Schwankungen in diesem Segment drinnen. Ist der Einführung des Euro jetzt für dich positiv? Sehr, sehr positiv. Positiv, ja. Also nach dieser ganzen optischen Verbilligung auch, weil diese ganzen Aktienkurse sind ja praktisch halbiert worden, weil die alle auf Euro umgestellt worden sind. Da ist es also ab 4. Januar, als die Börse wieder aufgemacht hat. Besessen von Geld und Aktien, das ist ja wirklich abgefahren. Ja, Geld hat mich schon immer fasziniert und ich wollte auch immer irgendwo mal meine erste Millionen haben. Nur dass es jetzt schon, sage ich mal, so auf dem Weg dahin ist. Das hätte ich mir in meinen Künstenträumen nicht. Was sagen deine Eltern dazu? Ja, die haben mir als ich 40, 50.000 Mark hatte, Verkauf und ich gehe doch da raus, und weil die sind also sehr mit 2-3% immer anlegen und bla bla. Ja, jetzt kommt hat mir das mein Vater sogar mal das Vertrauen geschenkt und hat mir mal wirklich Geld gegeben und gesagt, jetzt mach mal was. Und ich meine, das war vor 2-3 Wochen und davon hat er da schon 20% mehr, also mehr als in irgendeinem Festanleger und so weiter. Also man sollte zu dir die Freundschaft suchen. Du bist ein ganz effektiver Partner. Was ist denn? Ja, also es haben schon einige, sag ich mal, profitiert. Also auch Leute, die mir also Geld. Ich meine, gut, das mache ich nicht unbedingt gerne, nur sind sehr, sehr gute Freunde. Ist mir klar, ist mir klar. Man kann es natürlich nie wissen. Was ist denn dein Lebenstraum? Mein Lebenstraum? Also, viel Geld irgendwann mal haben. So richtig, ist super schwer. Dass ich vielleicht schon so finanziell unabhängig bin, dass ich wirklich machen kann, was ich will. Yacht auf dem Mittelmeer? Nee, nicht unbedingt. Das reicht nur, dass ich die finanzielle Absicherung habe. Ich möchte, wie gesagt, mein Jurastudium, das ist auch noch wunderbar und ich möchte auf jeden Fall Anwalt werden. Ja. Und aber wie gesagt, Geld, das hilft natürlich sehr weiter. Ich merke zum Beispiel auch, wenn man zum Beispiel zur Bank reinkommt, da kommt ein kleiner Student und wird schon so ein bisschen bemitleidet, und wenn ich jetzt da reinkomme und sage, ich möchte das und das zeichnen, dann dann schauen sie erstmal, was da auf dem Ding ist. Und sagen wir mal unter uns beiden Betschwestern, ganz ehrlich, bist du geizig? Seitdem ich viel Geld habe, bin ich geizig geworden. Ah, das ist mir so unsympathisch, Andy. Ja, natürlich. Gerade jetzt musst du großzügig sein. Lad deine Freunde immer zu tollen Essen ein. Also geizig in der Hinsicht, dass ich mir nicht viel leiste. Dass ich mir nicht viel, wenn ich sage, okay, ich könnte da einkaufen, dann kaufe ich nicht dahin, gehe ich doch zum Aldi. Eine Freundin zum Beispiel, die kommt aus Zürich, die habe ich jetzt nach Wien eingeladen. Ja, das ist ja schön, das ist ein netter Zug. Und ich weiß noch nicht, also wie gesagt, in der Beziehung kann ich jetzt großzügiger sein. Also Andy, wenn du die erste Million zusammen hast, was wahrscheinlich gar nicht mehr lange dauert, werden wir beide uns wieder unterhalten, ne? Würde ich mich gerne nochmal melden. Melde dich bitte, ich werde mich sehr gut an dich erinnern. Ja, tschüss Andy. Ja, danke. Tschüss. Tschüss, Domian. Jetzt haben wir Michaela. 32 und Frank kommt gleich auch dran. Ja, hi, Domian. Michaela. Hier ist die Michaela. Na. Ich bin total besessen von meinem Freund Frank. du sprichst ja auch schon so besessen. Ich bin seit 6 Wochen mit ihm zusammen und ja, wir sind total sexbesessen. Und ihr beiden, ihr liegt ja natürlich jetzt im Moment auch im Bett. Meine Liebe, ja, klar liegt man im Na, Bett. Na klar. Ich meine, die Stunde, wo wir hier zuhören, das ist eine Qual für uns, ne? Aber es ehrt mich ungemein, dass ihr euren Sex unterbrecht für mich, also wegen mir oder wegen der Leute, die ihr anrufen. Das ist natürlich toll. Ich meine, also das ist bei uns so, wir lieben uns abgöttisch. Ja. Und, aber erst seit 6 Wochen. Ja, und das hat eingeschlagen wie eine Bombe bei uns, also Liebe auf den ersten Blick. Ja, und gleich in die Kiste? Nee, nicht gleich, aber so, ja, nach 2-3 Tagen. Also jetzt muss ich mal fragen, bist du nur so richtig wahnsinnig verliebt im Moment, insofern besessen von deinem Freund, oder bist du wirklich sexbesessen von deinem Freund auch? Beides. Ich bin wahnsinnig verliebt in ihn und er in mich auch und total sexbesessen. Ne? Gib mir doch mal eben den Frank. Also wir fallen übereinander her und also egal, ich meine, das geht von morgens bis abends und dann er könnte ja nicht mehr arbeiten gehen. Er hat mich von der Arbeit aus angerufen und haben wir Telefonsex gemacht am Telefon. Und ist also ja unglaublich schade, dass ihr kein Bildtelefon habt. Ich würde euch ja gerne beide jetzt mal angucken. Er hat sogar blau gemacht, weil er konnte es nicht mehr aushalten, ist heimgekommen und ja. Michael, jetzt gib mir mal den Frank. Ja, das ist da, Moment. Ja, Domian, Frank, hallo. Was höre ich denn da? Ist es so krass, wie Michaela erzählt? Ich würde sagen, noch krasser. Also du bist auch völlig neben der Kappe in Sachen Michaela. Ja, total. Also sie ist im Moment leider arbeitslos. Mhm. Ich habe jetzt Urlaub genommen, mein Resturlaub, weil, wie gesagt... Wie viele Stunden habt ihr heute schon im Bett verbracht? Sag mir mal so, wie viele Stunden haben wir nicht im Bett verbracht? Mhm. Das ist weniger. Ich glaube, also wir liegen jetzt im Bett, außer zum Duschen. wir machen jetzt ganz indiskret weiter. Wie viele Höhepunkte hattet ihr heute schon? Keinen. Das ist eben unser Problem. Wie bitte? Keinen? Nein. Seitdem wir zusammen sind, ist es so, sie hatte, seitdem wir zusammen sind, 2 Höhepunkte erst und ich erst einen. Obwohl wir tagtäglich jede Minute zum Sex nutzen. Kriegst du keinen hoch? Ja, das ist es. Also damit habe ich kein Problem. Damit nicht. Aber, das ist aber sehr sonderbar. Also du bist durchaus erregt, wenn du mit Michael zusammen bist und ihr seid ständig zusammen, aber du hast keinen Orgasmus? Nee, wir führen auch sämtliche Praxisen durch, also oral, anal, verschiedene Stellungen, aber es war ganz am Anfang unserer Beziehung, dass sie ihre 2 Orgasmen hatte, obwohl ich danach mehr fertig war wie sie, weil es sehr anstrengend war, sie dazu zu bringen. Sag mal, jetzt, das ist natürlich ganz fast unglaubwürdig. Wie erklärst du dir das, wo ihr euch das denn? Ihr seid völlig verliebt ineinander, ihr findet euch geil. Ja, wahnsinnig. Und wieso funktioniert es dann nicht bis zum schönen Ende? Es ist immer bis kurz davor und dann ist es wieder wie auf kurz vorm Nullpunkt, dass es wieder zurückgeht und dann fängt das Ganze wieder von vorne an. Wollt ihr das so? Nee, ihr hättet gerne... Nee, also ich meine, teilweise am Anfang habe ich teilweise den Orgasmus verzögert. Mhm. Aber das habe ich dann auch sein lassen und ich sage ja, in früheren Beziehungen hatte ich damit auch kein Problem. Also ich konnte da auf Kommando meinen Orgasmus bekommen. Mhm. Da waren eigentlich meine früheren Beziehungen ganz froh drüber. Mischt sich denn jetzt in all eure Begeisterung auch ein bisschen Frust ein, dass ihr eben nicht diese erfüllte Sexualität habt? Nee, weil ich glaube, es gibt nichts, was, wie soll ich sagen, jetzt wegen den Orgasmen? Nee. Auch dann ist ja alles in Ordnung. Ich dachte, ihr würdet jetzt darunter leiden, dass ihr keinen Orgasmus findet. Ja, doch, das stimmt schon. Darunter leiden wir schon, dass wir keine Orgasmen zusammen haben oder auch dass sie keinen hat oder dass es ganz schwer ist, Mensch, zum Orgasmus zu bringen. Kann ich euch natürlich jetzt in 10 Sekunden auch keinen sehr schlauen Tipp mehr geben. Aber im Prinzip ist alles noch im grünen Bereich, ne? Noch im grünen Bereich, ja. vielleicht, wenn ihr euch noch ein bisschen ausgetobt habt, kommen dann auch wieder diese ganz normalen, ja, langweiligen Orgasmen wieder. Kann ja sein. Die langweiligen. Lieber Frank, ich muss Schluss machen. Michael, wollen wir uns noch weiter ausgucken? Grüß Michael. Michael, ich muss Schluss machen. Die Sendung ist gleich vorbei. Ja, tschüss. Ich hab's schon mitbekommen. Tschüss. Okay. In der Technik, Luigi Rensinghoff. Morgen sind wir wieder da. Ich wünsche euch eine schöne Nacht. Bis dahin.